بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, es sind immer mehr Brüder und Schwestern, die zu uns kommen und uns eine wichtige Frage stellen, was sie beschäftigt, was vielleicht viele von uns beschäftigt und wo vielleicht viele die Antwort darauf nicht kennen oder die Antwort darauf nur erahnen oder einfach nur einen nützlichen Rat haben wollen, wie sie damit umzugehen haben. Und zwar ist es die Frage: Ich will mich verbessern oder ich will mich bessern, aber wie? Weil viele haben diese Absicht, sich bessern zu wollen und den rechten Weg einzuschlagen, aber sie wissen nicht, wie sie es tun sollen. Und sie brauchen diesbezüglich einen Rat, um zu wissen, wie sie diesen ersten Schritt machen sollen und wie sie sich bessern können, damit sie zu den Rechtschaffenen gehören. Und zweifellos ist das sich bessern eine Sache, was sehr wichtig ist und woran jeder von uns arbeiten sollte. Es ist eine Sache, wo man erstmal damit anfangen sollte, ehrlich mit dieser Sache umzugehen, indem man ehrlich gegenüber dem Erhabenen Allah ist und aufrichtig ist in seiner Bitte zum Erhabenen Allah, dass er einem dabei hilft, sich zu bessern, dass er einem dabei hilft, den rechten Weg einzuschlagen. Weil zweifellos, wir leben in einer Zeit, die voller Versuchungen sind, die voller Sünde ist und wo viele oder die meisten den Sünden und den Abweichungen verfallen sind, bis auf die wenigen, die sich Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt hat. Und deswegen sagte auch Al-Hasan al-Basri, er sagte, das wirklich Verwunderliche ist nicht, wie ein zugrunde gegangener zugrunde gehen konnte, sondern wie der Entkommene entkommen konnte. Und das sagte Hasan al-Basri zu seiner Zeit. Er sagte, ich sollte dich nicht wundern, wie jemand, der zugrunde gegangen ist. Das ist einfach, weil die Sünden sind so viele und die Versuchungen sind enorm und das zieht die meisten mit. Das, was dich verwundern sollte, ist, wie jemand, der entkommen ist, entkommen konnte. Das sollte dich interessieren und zu schauen, wie hat er das geschafft, damit auch du das schaffst. Deswegen sagte er, das, was dich verwundern sollte, ist, wie jemand, der entkommen ist, entkommen konnte, diesen gewaltigen Versuchungen. Und das, wie gesagt, sagte er zu seiner Zeit, was würde er wohl in unserer Zeit sagen. Aber ihr sollt wissen, es gibt Dinge, die dir dabei helfen, dich zu bessern, mit Allahs Erlaubnis natürlich. Und die dir dabei helfen können, den rechten Weg einzuschlagen und diesen rechten Weg auch zu folgen. Weil du musst wissen, wenn du dein Nefs, dein inneres Ich, wenn du es lässt, dass es tut und lässt, was es will, dann wird dein Nefs zugrunde gehen, zweifellos. Wenn du es ihr selbst überlässt, alles, was dein Inneres dir sagt, machst du. Du widersetzt dich deinem Nefs nicht. Dann sei dir gewiss, dass dein Nefs zugrunde gehen wird und du mit ihm. Und deswegen wollen wir einige Punkte uns anschauen, die uns alle dabei helfen können, besser zu werden und den rechten Weg einzuhalten. Nach dem Tawhid, was ja das Wichtigste überhaupt ist, und nach dem Ikhlas, nach der Aufrichtigkeit gegenüber dem Herrn Allah und das stetige oder das stets bittende zu haben Allah um Erleichterung und um Festigung, ist etwas, was danach sofort dir helfen kann, damit du dich besserst und damit du den rechten Weg einhältst, ist, dass du dir die richtigen Freunde aussuchst. Das A und O. Nach dem Tawhid und nach dem Ikhlas und nach dem Dua sind deine Freunde das Wichtigste überhaupt. Dass du ein Umfeld suchst, der dir dabei hilft, dich zu bessern. Und der dir dabei hilft, den rechten Weg einzuschlagen. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Ahmed und Abu Dawud verzeichnet ist, und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, beziehungsweise als Hassan gestuft wurde, der Mensch ist auf der Religion seines engen Freundes. So prüfe, wen du zum engen Freund nimmst. Was bedeutet das, wenn du in einer Umgebung bist, Freunde hast, die vom rechten Weg abgewichen sind, dann wird dich das mit der Zeit mitziehen. Ist egal, wie standhaft du bist, wenn du tagtäglich mit ihnen zusammen bist und siehst, wie die sündigen und schaust, was für eine Freude sie an dieser Sünde haben, das wird dich mitziehen. Irgendwann wirst du merken in dir selbst, dass du auch Gefühle für die Sünde entwickelst. Und irgendwann ziehen die dich mit. Deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der Mensch ist auf der Religion seines engen Freundes. So prüfe, wen du zum engen Freund nimmst. Und einige früher sagten auch, eine Besserung ist ohne den richtigen Umgang nicht möglich. Eine Besserung ist ohne die richtigen Freunde nicht möglich. Weil die richtigen, aufrichtigen Freunde, das sind diejenigen, die dich anrufen und sagen, gleiches Gebet, kommst du mit? Gleich ist Sitzung, kommst du mit? Hast du gebetet, sollen wir beten? Der dich erinnert. Das ist derjenige, das ist das Umfeld, was dir dabei hilft, rechtschaffen zu werden und dich zu bessern. Deswegen sagten auch früher einige, eine Besserung ist ohne den richtigen Umgang nicht möglich. Und jeder von uns kennt das, dass das Umfeld von uns allen, das prägt einen. Derjenige, der vielleicht früher mit Leuten zusammen war, die gesündigt haben, der weiß, wie schnell sie einen zur Sünde bringen können. Und derjenige, der den Kontakt zu denen abgebrochen hat und dann sich andere Leute gesucht hat, die rechtschaffen sind, er weiß, was das bedeutet, dass diese Leute dich stärken können, dass diese Leute dich ziehen können zum Guten. Deswegen suche nach rechtschaffenen Leuten und achte darauf, dass dein Umfeld stets ein gutes Umfeld ist, das dich an den Erhaben Allah erinnert. Und eines Tages hat ein Mann seinen Sohn gesehen, wie er seinen Scheich in der Art und Weise, wie der gegangen ist, nachgeahmt hat. Er hat gesehen, wie sein Sohn einen Gelehrten nachahmt. Auf eine Art und Weise, wie er geht, hat er ihm nachgemacht. Und er hat Allah dafür gedankt. Warum? Weil er hat Allah dafür gedankt, dass sein Sohn Gelehrte nachahmt. Ist egal, wie Hauptsache er ahmt sie nach. Besser, als dass er irgendwelche anderen Leute nachahmt. Und schaut euch unsere Jugend heutzutage an. Wenn ein Fußballer eine bestimmte Aussehen hat, haben es der Großteil unserer Jugend. Irgendwelche Musiker, irgendwas Bestimmtes kennzeichnet sie. Viele, die ihnen folgen, sehen genauso aus. Schauspieler, ist egal was. Als hätten wir in unserer Religion keine Vorbilder. Als hätten nur die anderen solche Vorbilder, die wir alle nachahmen sollen. Weil diese Leute oder ihre Eltern haben sich begriffen, ihnen zu zeigen, dass wir auch Vorbilder haben und ihnen zu zeigen, dass das Umfeld und ein Vorbild etwas Gutes sein soll, weil das prägt und das färbt ab. Und deswegen sagte auch eine Frau zu ihrer, oder eine Mutter zu ihrem Sohn, sie wollte ihn zu Imam Malik schicken, dass er da lernt. Aber schaut, was sie ihm gesagt hat. Sie sagte zu ihm, geh zu Imam Malik und lerne erstmal gutes Benehmen von ihm, bevor du Wissen von ihm lernst. Lerne erstmal, wie er sich verhält, wie er redet, wie er mit den Leuten umgeht und so weiter. Und danach lerne das Wissen. Deswegen hat sie versucht, ihm ein gutes Umfeld zu schaffen, weil sie wusste und gehofft hat, dass dieses Umfeld auch auf ihren Sohn abfärbt. Deswegen gibt es auch ein arabisches Sprichwort, das besagt, der Gefährte zieht hinter sich her, zieht andere mit sich. Deswegen sucht ihr Freunde, die sich zum Guten ziehen und nicht zur Sünde. Deswegen der folgende Ratschlag an dich. Freunde dich mit einer Person an, dessen Verhalten dich an Allah erinnert. Sobald du ihn siehst, erinnerst du dich sofort an Allah, weil er so rechtschaffend ist. Sobald du ihn siehst, reicht es schon und überlegst, habe ich eigentlich schon gebetet? Und denkst, ja, ich bin gerade unterwegs zur Moschee, war ich eigentlich heute schon da? Der erinnert dich automatisch an deine Religion, automatisch an den Erhaben Allah. Und wenn er spricht, seine Worte bringen dich Allah näher. Er ermahnt dich, er erinnert dich an den Erhaben Allah, seine Worte bringen dich Allah näher. Und in seiner Anwesenheit kannst du niemals sündigen. Das ist der richtige Freund. Wenn du ihn siehst, erinnert dich an Allah. Und wenn er spricht, bringt er dich Allah näher. Und wenn du mit ihm bist, kannst du nicht sündigen. Das traust du dich gar nicht. Solche Leute solltest du aufsuchen, weil das hilft dir dabei, dich zu bessern und den rechten Weg einzuhalten. Und die falschen Freunde, das sind diejenigen, die dich zur Sünde bringen wollen. Und auch wenn du vielleicht nicht so weit bist wie sie und sündigst vielleicht nicht so viel wie sie oder weniger oder noch gar nicht, so wisse, dass wenn die Leute dich mit denen sehen, werden die sagen, das ist einer von ihnen. Es ist immer so. Ist eine Gruppe von Verbrechern, wo jeder weiß, die klauen und einer steht mit denen, die man nicht kennt, denkt man automatisch, ja, die machen irgendwas gerade, die planen irgendwas. Vielleicht macht er gar nichts, aber automatisch, wenn er mit denen unterwegs ist immer, dann denkst du automatisch, er gehört zu denen. Aber jemand, der immer mit rechtschaffenen Leuten unterwegs ist, immer mit ihnen zusammensitzt, immer mit ihnen unterwegs ist, auch das lässt die andere glauben, dass er genauso ist. Und vielleicht ist er so. Und mit der Zeit wird er vielleicht so. Deswegen achte darauf, mit dem du dich gibst, weil so wirst du auch dann von den Leuten gesehen, dass du vielleicht einer von ihnen bist. Und deswegen sagt auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, um uns zu zeigen, was der Unterschied ist zwischen einem guten Freund und einem schlechten Freund. Und hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein schönes Beispiel gegeben, ein Beispiel gegeben, was jeder verstehen kann und jeder verstehen sollte, um zu verstehen, wie gewaltig der Unterschied ist zwischen einem guten Freund und einem schlechten Freund. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis eines guten und eines schlechten Menschen im Gesellen beisammen ist wie der Moschushändler und der Arbeiter am Blasebalg. Der Prophet sagt, der gute Freund ist wie jemand, der Parfüm verkauft, Moschus. Der verkauft Parfüm. Und der schlechte Freund ist wie jemand, der am Feuer ist und dann hat er dieses Gerät, wo man Luft reinpustet, damit das Feuer noch heißer wird und noch mehr wird. Das ist der schlechte Freund. Und dann sagt der Gesandte Allah weiter, der Moschushändler, der Parfümhändler, du kannst von ihm entweder eine Duftprobe bekommen oder du kaufst von ihm ein Parfüm oder das Mindeste, was du mitnimmst, dass du in seiner Anwesenheit schöne Dufte riechst. Das Mindeste. Das ist der gute Freund. Der verkauft, das ist verglichen mit jemandem, der Parfüm verkauft. Entweder du gehst hin, da gibt er eine Duftprobe oder du verkaufst von ihm etwas Schönes, einen schönen Duft oder das Mindeste in seiner Anwesenheit riechst du immer nur das Schöne. Und den schlechten Freund verglich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit dem, der diesen Blasebalg hat. Das heißt, der pustet in das Feuer und das Feuer entfacht. Und derjenige, der in seiner Anwesenheit ist, entweder verbrennen deine Sachen in seiner Anwesenheit Oder du riechst die ganze Zeit diesen üblen Duft von Feuer und von Verbrannten. So ist der schlechte Freund. Entweder er bringt dich dazu zu sündigen, oder du siehst selber die ganze Zeit nur Sünde bei ihm. Immer nur schlechte Wörter hörst du von ihm. Nur jedes Mal ruft er dich zur Sünde. Schau mal, hier hast du die gesehen. Schau mal, hier hast du das gesehen. Hast du dies? So hat er der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam den schlechten Freund verglichen. Deswegen seid gewarnt und achtet darauf, wen ihr euch zum Freund nehmt. Und gleiches gilt auch, wenn man Freunde nimmt, die zur Neuerung rufen, zur Bid'a rufen. Wie zum Beispiel jene, die die Sahaba beleidigen, wie der Rawafid. Oder jene, die die Muslime zu Ungläubigen erklären, wie die Khawarij. Oder genauso zu irgendwelchen anderen Sachen, die gegen die islamische Rechtslehre sind. Achtet darauf, dass ihr mit diesen Leuten nicht unterwegs seid, weil auch dieser ist ein schlechter Umgang für euch. Auch wenn ihr vielleicht seht, dass sie fasten, beten, aber sie rufen euch zum Abgrund, sie rufen euch zum Verwerflichen, deswegen halt auch von diesen Leuten Abstand. Und genauso natürlich von Leuten, die zur Sünde rufen, die nicht beten, nicht fasten, kein Zakat entrichten, nichts. Und das siehst du, subhanallah, überall, selbst hier bei uns auf der Straße. Normalerweise sollte es so sein, wenn du zum Freitaggebet kommst, würdest du nicht einen Muslim draußen stehen sehen. Alle in der Moschee. Aber geh mal raus. Geh mal raus und du wirst sehen, die Cafés sind überfüllt. Während des Gebets. Und viele leider, die gebeten und versuchen, den rechten Weg einzuhalten, sobald er draußen ist, geht direkt zu diesen Leuten. Sitzt mit denen, haha, lacht, trinkt mit denen, isst mit denen. Schlechter Umgang für dich. Das färbt ab. Sag nicht, ich bin zu stark, ich bin stark und die werden keinen Einfluss auf mich haben. Mit der Zeit. Heute vielleicht nicht, morgen vielleicht nicht, übermorgen dann ein bisschen. Nächste Woche ein bisschen mehr, übernächste Woche ein bisschen mehr. Und dann irgendwann findest du dich da sitzend, während das Gebet schon verrichtet wird und du stehst nicht auf. Deswegen achtet darauf, die Zelle früher, obwohl sie so viel Wissen hatten und obwohl sie so stark im Glauben waren, schaut, wie sie mit Leuten der Neuerung umgegangen sind und mit Leuten der Sünde. Wenn jemand kam, der Neuerung gemacht hat und wollte ihnen nur ein Vers vorlesen, ein Vers vom Koran vorlesen, haben sie die Ohren zugehalten, haben gesagt, nicht ein Wort will ich von dir hören. Vielleicht liest du es auf irgendeine Art und Weise, die falsch ist, oder vielleicht willst du mir irgendwas erklären bei diesem Vers, was falsch ist, irgendwelche Sachen wissen. Die haben nicht hingehört, weil sie Angst hatten um sich selbst. Aber unser einer begibt sich mit jedem. Ob er nun Tekfiri ist, ob der Rafidi ist, ob das Sufi ist, ob das jemand ist, der bekannter ist für Klauen, für Lügen, für Sündigen. Wir begeben uns mit jedem und glauben, dass wir standhaft bleiben. Aber mit der Zeit wird auch dies auf uns abwerben. Möge Allah SWT uns davor bewahren. Deswegen sagt der Herr Allah im Koran, und nehmt euch diesen Vers zu Herzen. Allah SWT sagt im Koran, Al-Akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din adu illa al-Muttaqin. Die Freunde werden an jenem Tag, am Tag der Auferstehung, einer des anderen Feind sein, außer den Gottesfürchtigen. Die besten Freunde hier auf dieser Erde, die besten Freunde, aber immer Sünde, immer gesünd. Die haben sich getroffen für jede Sünde. Wenn du fragst, mit der Bruder, das ist ein sehr guter Bruder, mit dem ich so viel durchgemacht. Was hast du durchgemacht mit ihm? Sünde. Eine Sünde nach der anderen hast du mit ihm durchgemacht. Ihr werdet am Tag der Auferstehung die schlimmsten Feinde sein. Jeder wird im Haben Allah sagen, der war es, der mich immer zur Sünde geleitet hat. Gib ihm eine Strafe, die schlimmer ist als meine Strafe. Er ist derjenige, der mich immer angerufen hat, gesagt, komm, lass uns das machen, komm, ich habe das klar gemacht, komm, ich habe was gekauft, lass mal rauchen, lass mal dies. Er war es schuld gewesen. Die werden die schlimmsten Feinde am Tag der Auferstehung. Außer die besten Freunde hier, die gottesfürchtig waren. Das werden auch die besten Freunde im Jenseits sein. Deswegen gesagt, der Haben Allah, außer den Gottesfürchtigen. Die werden auch dort gute und beste Freunde sein. Weil sie hier auf dieser Erde sich stets zum Guten und zum Gehorsam aufgerufen haben und sich da aber gegenseitig unterstützt haben, so werden sie auch am Tag der Auferstehung zu Freunde bleiben, wenn Allah SWT sie ins Paradies einlässt. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, dabei Ahmed und Abu Dawud verzeichnet ist, und von Al-Albani als Hassan gestuft wurde, nimm nur den Gläubigen zum Freund und lass dein Essen nur von Gottesfürchtigen essen. Das soll heißen, du sollst nicht mit Sündern unterwegs sein, gehst mit denen essen, trinken, keine Ahnung was. Klar, du suchst den Kontakt zu denen, um sie zu ermahnen, das kannst du machen. Um sie zum rechten Weg zu bringen, das kannst du machen. Aber es kann nicht sein, dass du tagtäglich mit denen unterwegs bist. Trinkst mit denen, isst mit denen, hast Spaß mit denen, sagst, ja Bruder, ich mach Nasiha. Das ist keine Nasiha. Das ist damit nicht gemeint. Nasiha ist, wenn du, sobald du ihn triffst, ermahnst du ihn, erinnerst du ihn und das war's. Aber du bist nicht mit ihm nonstop zusammen und isst und trinkst mit denen und spielst mit dem und so weiter. Deswegen sagt der Gesandte Allah, nimm dir nur diejenigen zu Freunde, die standhaft sind auf der Religion und lass nur von den Gottesfürchtigen dein Essen essen. Deswegen möge Allah haben Allah demjenigen barmherzig sein, der Folgendes gesagt hat. Er sagte, deine Religion ist dein höchstes Gut, halt daran fest, es zu verlieren ist dein größter Verlust. Das muss ja klar sein, dass das Höchste und das Beste, was du besitzt, ist deine Religion. Was Besseres besitzt du nicht. Deswegen solltest du stets darauf achten, dass du es behältst. Und der größte Verlust, den du erleiden kannst, nicht verlierst dein Auto, verlierst deine Kinder, dein Haus, nein, ist deine Religion. Wenn du das verloren hast, hast du alles verloren. Deswegen sollte das dir bewusst sein, und wie schnell verlierst du es, wenn du falsche Freunde hast, weil sie bringen dich dann vom geraden Weg ab. Und viele, subhanallah, wenn du sie aufsuchst in den Gefängnissen, die schreckliche Dinge gemacht haben und keine Ahnung, wie viele Jahre sie jetzt einsitzen müssen, haben vielleicht Frau und Kinder hinterlassen. Kinder wachsen jetzt ohne Vater auf, Frau ohne Mann, voll Teil der Fitna ausgesetzt. Wenn du sie fragst, was hat dich dazu gebracht, diese Sünde zu machen? Du hast Frau, du hast Kinder und trotzdem hast du dieses gewaltige Verbrechen getan und bist jetzt im Gefängnis, was wird er dir sagen? Viele von denen werden dir sagen, ja, das war der schlechte Umgang. Der schlechte Umgang, der schlechten Freunde, der schlechte Umgang, die haben mich dazu verleitet. Deswegen, das fährt mit der Zeit ab. Vielleicht bist du standhaft, aber wie viele kannten wir, die standhaft waren und sich falsche Freunde gesucht haben und dann mit der Zeit abgewichen sind. Möge Allah uns davor bewahren. Und zu den Dingen, die dir dabei helfen, standhaft zu bleiben und dich zu bessern, ist, dass du deine Zeit ausnutzt. Nutze deine Zeit aus. Weil wenn du deine Zeit vergeudest, vergeudest du damit dein Leben, weil du bestehst aus einer bestimmten Anzahl von Stunden, von Tagen, von Wochen. Und wenn die verstreichen, verstreicht dies von deinem Leben, bis dein Leben komplett verstreicht. Jeder Tag, der verstreicht ohne Anbetung, ist ein verlorener Tag. Der kommt nicht wieder. Der kommt dann wieder, wenn du vor dem Erhaben Allah stehst, um Zeugnis über dich zu legen. Deswegen achte darauf, dass ihr die Zeit nicht vergeudet, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith gesagt hat, der bei Tirmidhi verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, die Füße des Sohn Adams werden am Tag der Auferstehung sich nicht von ihrem Herrn wegbewegen können, bis er nach 5 Dingen gefragt wird. Und 2 davon haben mit der Zeit was zu tun. Das heißt, wenn du vor dem Erhaben Allah stehst, du wirst nicht weggehen, bis er dich wegen 5 Dingen, einem anderen Hadith 4 Dinge zur Rechenschaft zieht. 2 davon haben was mit deiner Zeit zu tun. Und zwar ist es dein Leben, wie du es verbracht hast, und deine Jugend, in was du es verbracht hast. 2 Sachen. Dein Leben, was hast du mit deinem Leben getan? Und deine Jugend, was hast du in deiner Jugend getan? Du wirst gefragt werden am nächsten Tag. Jeder von uns wird das gefragt werden. Und deswegen sagt auch Al-Fudayl ibn Ayyad, die Geschichte, die wir mehrfach schon erwähnt haben, aber immer wieder erwähnen, um zu zeigen, wie die Salaf und die Gelehrten die Zeit gesehen haben. Al-Fudayl ibn Ayyad fragte eines Tages einen Mann und sagte zu ihm, wie viele Jahre sind von deinem Leben bereits vergangen? Er sagt nicht, wie alt bist du, er sagt, wie viele Jahre sind vergangen von deinem Leben? Er sagte 60. Und daraufhin sagte Al-Fudayl ibn Ayyad, er sagt zu ihm, dann bist du für die letzten 60 Jahre auf der Reise zu deinem Herrn gewesen und hast dein Ziel schon fast erreicht. Wisse, dass du dann befragt werden wirst. So bereite Antworten vor für diese Frage. Er sagt zu ihm, seit 60 Jahren bist du auf dem Weg zum Herrn Allah, weil mit jedem Tag, der verstreicht, kommst du deinem Grab einen Tag näher. Jede Stunde, die verstreicht, kommst du deinem Herrn einen Tag näher. Und er wird dich zur Rechenschaft ziehen, er wird dir Fragen stellen. Und er sagte zu ihm, du bist fast angekommen, bereite schon mal die Antworten für diese Fragen vor. Und Imam al-Shafi'i, rahimahullah, er sagte, ich habe Menschen begleitet und ich habe von ihnen 2 Sachen gelernt. Mit rechtschaffenen Menschen war er zusammen, hat 2 Sachen von ihnen gelernt. Wenn du deine Seele, dein Nefs nicht mit der Wahrheit beschäftigt, wird es dich mit der Unwahrheit beschäftigen. Die eine Sache. Und die Zeit ist wie ein Schwert. Wenn du sie nicht brichst, wird sie dich brechen. Er sagte, wenn du dein Nefs, deine Seele, dein inneres Ich nicht mit der Wahrheit beschäftigst, wird es dich mit der Falschheit beschäftigen, automatisch. Und die Zeit ist wie ein Schwert. Brichst du es nicht, wird es dich brechen. Deswegen, diejenigen, die ihre Zeit vergeuden mit Spielen, mit Kartenspielen, mit Wetten, mit Fernsehen und keine Ahnung, wenn du dir fragst, was machst du, dann wird dir sagen, ja, Zeit totschlagen. Du schlägst nicht die Zeit tot, sondern du schlägst dich damit tot. Weil das ist eine Zeit, die verstrichen ist, die am jüngsten Tag kommen wird und Zeugnis gegen dich ablegen wird. Deswegen bist du nicht derjenige, der die Zeit totschlägt, sondern die Zeit schlägt dich tot, weil du vergeudest hier eine gewaltige Chance, den Haben Allah näher zu kommen. Deswegen, wenn du dir das Salaf anschaust, sie haben verstanden, was es bedeutet, die Zeit zu nutzen. Imam al-Nawawi, er lernte und er hat so viel gelernt, dass er keine Zeit für irgendwas anderes hatte, nicht mal für das Essen. Deswegen, wenn ihm Essen gebracht wurde, hat er es, während er am Lesen war, klein gestampft, um es einfach schnell im Mund zu tun, damit er keine Zeit verliert. Aber schau, diese Leute, weil sie ihre Zeit ausgenutzt haben, werden ihre Namen bis heute erwähnt. Und immer wenn sie erwähnt werden, sagt man Rahimahumullah, bis heute. Die sind nicht in Vergessenheit geraten, wie diejenigen, die ihre Zeit vergeudet haben. Deswegen achtet darauf, dass ihr eure Zeit nicht vergeudet, weil das hilft euch dabei, den rechten Weg einzuhalten und euch zu bessern und gehört nicht zu denen, die sagen, ich werde noch Tauba machen, ich werde noch beten, ich werde noch fasten, weil das die Aussage der meisten sein wird im Höllenfeuer. Weil sie werden sagen, ich werde, bis sie dann sterben. Und die wollen immer noch, aber nichts davon machen. Weder gefasst noch gebeten, nichts. Aber wollten die viel. Wenn du sagst, ach, mach Tauba, ja, inshallah, mach ich noch Tauba. Ich werde noch beten und ich werde noch Hajj machen und ich werde. Und er ist immer noch in seinem Werden und ich werde. Und die Zeit vergeht und der Tod steht dann vor ihm. Und dann wollte er immer noch und wollte, aber dann kann er nichts mehr machen. Deswegen, ein weiser Mann wurde einmal gefragt, gib mir einen Ratschlag. Und er sagte, nimm dich in Acht vor dem, ich werde noch. Nimm dich in Acht vor dem Schwerter noch, weil das wird dich ins Höllenfeuer bringen. Etwas anderes, was dir dabei hilft, dich zu bessern, ist Wissen in der Religion. Weil bevor du betest, sollst du was wissen, wie du betest. Und wie du Allah anzubeten hast, wie du ihn anzuflehen hast. Das sollst du wissen. Deswegen nimm dir die Zeit dafür, wissend zu sein in der Religion. Und jeder natürlich in seinem Maßen, so wie er kann. Versuch wenigstens so viel zu lernen, dass du die Grundlagen deiner Religion kennst. Dass du weißt, wie du dem Höllenfeuer entkommen kannst und wie du ins Paradies kommen kannst. Das sollte grundlegend oder Grundlage für jeden Muslim sein, was er wissen sollte. Und das reicht an Ehre, dass der Herr Allah diejenigen im Koran lobt, die Wissen haben. Der Herr Allah sagt im Koran, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. So erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Und ihr sollt auch wissen, dass selbst die Fische im Meer und die Ameisen in ihren Höhlen, sie bitten bei Allah um Vergebung für diejenigen, die den Menschen das Gute lehren. Etwas Besonderes. Deswegen eignet euch Wissen an und das, was ihr gelernt habt, könnt ihr natürlich weitergeben. Und der Herr Allah, er lobt, wie gesagt, im Koran, diejenigen, die Wissen haben. Er sagt an anderen Stelle, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten, gewiss Allah ist allmächtig und allvergebend. Und Imam Shafi'i, er sagte, wenn nicht die Gelehrten diejenigen sind, die Allah nahestehen, also die Awliya, dann gibt es auf dieser Erde niemanden, der Allah nahesteht. Wenn nicht die Gelehrten diejenigen sind, die Allah nahestehen, wer denn sonst? Weil sie haben Wissen und sie fürchten Allah, so wie er sie im Koran erwähnt hat. Als letzter Punkt, das, was dir dabei helfen wird, mit der Erlaubnis Allahs, dich zu bessern, ist, freiwillige Taten zu verrichten. Wir reden hier nicht über die Pflichtsachen, Gebet, das Pflichtgebet, das Pflichtfasten, die Hajj, darüber reden wir nicht, das ist normalerweise eine Selbstverständlichkeit. Darüber müssen wir Muslime nicht reden, nicht diskutieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit, was jeder machen muss und machen sollte. Nein, wir reden da, dass du darüber hinaus noch mehr machst. Weil das bringt dich den Herrn Allah näher und das sorgt dafür, dass dein Herz gefüllt wird mit Anbetung. Weil wenn dein Herz voll mit Glauben ist, mit Anbetung, wird es die Sünde verstoßen. Deswegen füll es mit Anbetung und füll es mit Dhikr, weil wenn das Herz mit Dhikr gefüllt wird, verschwindet oder verdrängt es das Lästern und schlechtes Reden. Du bist derjenige, der dein Herz füllen kann mit rechten Dingen, mit rechtschaffenen Dingen oder mit verbotenen Dingen. Deswegen als ein Mann zum Propheten Muhammad s.a.w. kam und ihn gefragt hat, oder zu ihm gesagt hat, O Gesandte Allahs, bitte Allah darum, dass ich mit dir im Paradies sein kann. Und dieser Hadith ist bei Muslim verzeichnet. Bitte Allah darum, dass ich mit dir im Paradies sein kann. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm, hilf mir dabei, indem du dich oft im Gebet niederwirfst. Indem du viel freiwillig betest, das ist eine Hilfe für mich, dass ich bei Allah sallallahu alaihi bitten kann, dass du mit mir im Paradies bist. Tu was dafür. Nimm diesen Pflichtgebeten, bete noch viel mehr, damit du mit mir dann im Paradies sein kannst. Und Abu Huraira radiallahu anhu, er sagte, so wie es bei Muslim verzeichnet ist, mein liebster Freund legte mir drei Dinge ans Herz. Damit meint er den gesamten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Mein liebster Freund legte mir drei Dinge ans Herz, die ich niemals unterlassen werde, bis ich sterbe. Das Witrgebet vor der Nachtruhe. Bevor das Schlafen geht, das Witrgebet. Das Fasten dreier Tage in jedem Monat. Egal, ob am Anfang des Monats, Mitte, Ende. Inshallah, sobald du drei Tage gefasst hast, in einem Monat, bist du damit gemeint. Und das Verrichten von zwei Raka'at zum Duha. Das heißt, Viertelstunde nach Sonnenaufgang, bis Viertelstunde oder so vor dem Mittagsgebet in dieser Zeit kannst du diese zwei Raka'at Duha-Gebet verrichten. Weil das hilft dir dabei, dich zu bessern und den rechten Weg einzuschlagen, vieles zu tun, was freiwillige Anbetung ist. Und wenn ihr euch den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam anschaut, das beste Geschöpf überhaupt und der Liebling Allahs und dem alles vergeben wurde, neben den Pflichtsachen, wie viel er an freiwilligen Sachen gemacht hat. Er stand stets im Gebet in der Nacht und hat freiwillig gebetet, bis die Haut von seinen Füßen aufgeplatzt ist und seine Füße geblutet haben. Er hätte es auch nicht machen brauchen. Ihm ist bereits sowieso alles vergeben worden. Und trotzdem hat er sich angestrengt in der Anbetung. Und unser einer weiß nicht, wo es hingeht. Unser einer, wenn er nur sich nicht mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam vergleicht, mit dem, was er getan hat, sondern nur mit den Salaf. Nicht mal die Sahaba, die danach kamen. Weil wir kommen an die sowieso nicht ran. Schaut doch nur die Salaf nach ihnen, was sie tun, dann wirst du merken, wie wenig du tust. Weil unser einer betet zwei, drei Gebete, fast mal vielleicht einmal im Monat oder so und glaubt schon, den Gipfel der Anbetung erreicht zu haben. Schaut, was die Salaf verrichtet haben an Anbetung, dann werdet ihr sehen, wie wenig wir doch tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns stärken und uns unsere Schwächen vergeben. In einem Hadith Qudsi, in einem Hadith, wo der Herr Allah gesprochen hat, sagt er, also der Herr Allah, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, durch nichts erlangt mein Diener Zuneigung von mir, außer dass er das tut, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Und mein Diener nähert sich mir mit Freiwilligen Zusätzlichem, bis ich ihn liebe. Wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört, sein Augenlicht, mit dem er sieht, seine Hände, mit denen er festhält und seine Füße, mit denen er läuft. Und wenn er mich bittet, dann werde ich es ihm gewiss geben. Und wenn er bei mir Zuflucht sucht, dann werde ich sie ihm gewiss gewähren. Das ist derjenige, der viel Freiwilliges tut, der macht und macht, bis ihn Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und wenn er ihn liebt, dann kriegst du alles von ihm. Du musst nur bitten, bekommst du es von ihm. Aber du musst dich anstrengen. Weil zu sagen, ich will und ich will und ich möchte und ich werde noch, das bringt dich nicht weiter. Du musst erstmal diese ersten Schritte machen. Deswegen sagt der Allah in diesem Hadith, derjenige, der Freiwilliges tut, der macht. Und er macht, bis er ihn liebt. Das heißt, du musst den ersten Schritt tun. Ein Schiff, was auf der Wüste ist, kann nicht schwimmen. Erst wenn es im Meer ist, kann es schwimmen. Deswegen, du musst derjenige sein, der sich auf diesen Weg begibt. Und dann wirst du merken, dass Erleichterung kommt und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich dann stärken wird und dich festigen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen und uns unsere Schwächen vergeben und uns stärken und uns festigen auf dem rechten Weg. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.